Andacht vom 13.07.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Jesus dienen. Heute früh wachte ich auf und fragte mich selbst, warum mache ich Lives um 7.30 Uhr morgens? Dann dachte ich darüber nach. Wie ihr wisst, stehe ich gern früh auf. Ich ging heute in das Büro, wo all die Einzelteile von meinem Buch liegen. Wir machen diese Live-Andachten jeden Morgen von Montag bis Donnerstag. Ich fragte mich wirklich, Reinhard, warum machst du das? Du verdienst dabei nichts, es bringt dir gar nichts. Wenn du sie nicht machen würdest, könntest du mehr Zeit mit Gebet und Bibellese verbringen. Schaut, es ist sehr interessant. Als dieser Gedanke in mein Herz kam, hatte ich sofort eine Antwort. Ich musste nicht darüber nachdenken, die Antwort kam aus dem Herzen. Ich tue das nicht für euch, Leute, oder um euch zu erreichen. Ich mache es für Jesus. Ich diene Jesus, nicht Menschen. Ich dachte über diese unglaubliche Wahrheit nach. Der neue Bund hat alles radikal verändert. Das müsst ihr wirklich verstehen und ergreifen. Im alten Bund gab es viele Gesetze. Es war sehr einfach. Gehorche dem Gesetz und du erhältst Segen. Niemand fragte, warum du etwas tust. Es gab nur zwei Möglichkeiten. Entweder gehorchst du dem Gesetz und erhältst Segen, oder du gehorchst nicht und lebst unter dem Fluch. Dann kam Jesus Christus und alles änderte sich. Die Art, wie Jesus Dinge anging, war so radikal. Für religiöses Denken war das so schwer zu verstehen, denn sie hatten ja Jahrhunderte hinweg anders gedacht. Ich schaue nicht gerne Filme an, aber kürzlich überzeugte mich jemand, einen Film anzuschauen, der es wert sein sollte. Der Film heißt The Chosen. Diesen Film kann ich nur empfehlen, es ging um Jesus. Ich saß da und dachte, das ist der Jesus, den ich kenne, der Jesus, den ich getroffen habe. Dieser Jesus ist nicht religiös. Er ist so, wie ich ihn kenne, er lebt die Liebe, er berührt die Menschen und hat Mitgefühl. Jesus veränderte alles, radikal alles. Seither ist alles, was du tust, nicht mehr das, wonach du gemessen wirst. Es geht nicht darum, dass nicht wichtig ist, was du tust. Die Veränderung liegt darin, mit welcher Motivation du etwas tust. Paulus sagt in 1. Korinther 4,5: Beurteilt nichts vor der Zeit. Jesus wird kommen und alles beurteilen nach den Motiven der Herzen und dann erhält jeder seine Belohnung. Leute, ich wünschte, euch klar machen zu können, wie ernst das ist. Am Ende unseres Lebens müssen wir nur einer Person Rechenschaft ablegen, nämlich Jesus. Sonst niemandem. Keinem Pastor, keinem Ehepartner, keinem Nachbarn, niemandem. Aber Jesus wird über uns urteilen. Es gibt zwei Gerichte. Erstens den großen weißen Thron. Dort geht es darum, ob du Jesus als Erlöser angenommen hast oder nicht. Wenn du diese Entscheidung schon gefällt hast, ist das bereits entschieden und du kommst in den Himmel. Das bedeutet, dass wir nie vor diesem Gericht landen werden. Das zweite Gericht ist Jesus als König der Könige auf seinem Thron. Wir müssen vor Jesus Rechenschaft ablegen, nicht darüber, was wir getan haben, sondern mit welcher Motivation. Viele verstehen das nicht. Ich kann mein Leben lang wunderbare Dinge tun. Dann stehe ich vor Jesus und er sagt, tut mir leid, das ist nicht, was ich wollte. Und du sagst, Jesus, ich habe so viel hinten gelassen, um dir zu dienen. Ich habe mich doch geheiligt für dich. Doch Jesus antwortet, nein, tut mir leid, ich habe keine Belohnung für dich. In 1. Korinther 4,5 schreibt Paulus, Jesus wird nach den Absichten urteilen, die in den Herzen sind. Jesus sagte, wenn ihr den Armen gebt, gebt nicht, damit ihr auf Erden Lohn erhaltet. Wir müssen entscheiden, wollen wir einen Lohn hier auf Erden oder von Jesus im Himmel? Wenn ihr eine Belohnung von der Erde wollt, ist dies eure Belohnung, mehr gibt's dann nicht. Deshalb müssen wir schauen, warum wir etwas tun. Aber Reinhard, ich muss arbeiten, um mein Leben finanzieren zu können. Paulus sagt in Kolosser 3, was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Vers 17. Und er wird in Vers 23 noch deutlicher. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen für den Herrn und nicht für Menschen. Wem sagt Paulus das und in welchem Kontext? Er schreibt dies an die Sklaven. Ist Sklaverei gut? Nein, es ist schrecklich. Als Paulus das schrieb, gab es noch Sklaven. Sie wurden gekauft und zum Teil schlecht behandelt oder sogar misshandelt. Zum Teil hatten sie es auch gut bei ihren Herren. Aber sie arbeiteten für ihre Herren, weil sie keine andere Möglichkeit hatten. Viele hatten den Stempel ihres Herrn auf der Haut. Wären sie davongelaufen, man hätte sie wieder gefunden und zurückgebracht. Und Paulus sagt, dient nicht euren Herrn, sondern Jesus. Warum sagte Paulus nicht, betet viel und fastet, damit ihr frei werdet? Wir als Gemeinde werden jetzt eine große Aktion machen, damit die Sklaven freikommen. Nein, darum ging es nicht. Schaut weiter. Wissend, dass euer Lohn vom Herrn kommt. Wenn ihr etwas für Jesus tut, erhaltet ihr eine Belohnung, sonst erhaltet ihr nichts. Ihr könnt euer Leben lang hart arbeiten. Ihr könnt morgens aufstehen, in den Job gehen, eine anstrengende Arbeit verrichten. Am Ende des Monats erhaltet ihr euren Lohn dafür. Das ist alles. Alles, was ihr erhaltet. Stellt euch diese Frage, warum gehe ich in die Arbeit? Und dann stellt fest, ich gehe nicht dorthin, um Geld zu verdienen, sondern um Jesus zu dienen. Das muss die Einstellung sein. Eines Tages werden Millionen Christen vor Jesus stehen. Und was, wenn Jesus dann keine Belohnung für dich hat? Das ist nicht ungerecht. Du hast für dein Einkommen gearbeitet. Du hattest deinen Lohn. Mehr wolltest du in deinem Leben hier auf der Erde nicht. Wirklich, Jesus, was ich an Geld verdient habe, ist alles? Für die Ewigkeit ist nichts anderes da? So ist es. Es steht so in der Bibel. Paulus sagt, egal was du tust, tue es für Jesus, dann wirst du deine Belohnung erhalten. Ich verstand das, als ich ein 14-jähriger Junge war. Mein Vater war ein Pastor. Matthäus 25 hat damals mein Herz so kraftvoll berührt. Es geht darum, was sein wird, wenn Jesus zurückkommt. Vers 31. Jesus sitzt auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Das hat mein Herz erwischt und ich kannte den neuen Bund noch nicht. Dann geht es um die Schafe und die Böcke. Jesus trifft hier kein Urteil. Er fragt nur, warum habt ihr getan, was ihr getan habt? Zu denen links sagt er, geht weg. Zu den rechten sagt er, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Schaut, wie Jesus das in Vers 40 beendet. Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Hier kommt die Frage, die aus der Story folgt, nicht, was habt ihr getan, sondern Für wen? Was? Ich soll arbeiten und keine Bezahlung dafür annehmen? Nein, auch die Sklaven erhielten ihren Lohn und konnten sich irgendwann freikaufen. Ich war ein 14-jähriger Junge und musste ein paar Wochen auf eine alte blinde Frau aufpassen. Sie gehörte zu unserer Gemeinde und war 90 Jahre alt. Sie bekam vom Staat einen Urlaub in einem speziellen Heim für Blinde. Aber sie brauchte jemanden, der für sie da ist, rund um die Uhr. Mein Vater fragte in der Gemeinde, das waren etwa 60 Personen, ob jemand seinen Urlaub für diese Frau opfern würde. Niemand. Solche Leute sind keine Christen. Ich sagte also zu meinem Vater, dass ich mit der Frau in den Urlaub fahren würde. Doch mein Vater dachte, ich würde das nicht schaffen. Ich antwortete, aber Jesus hat durch diese Passage zu mir gesprochen. Papa, du musst mich gehen lassen, ich muss das tun. So fuhr ich mit ihr. Ich schlief in ihrem Zimmer, ich musste sie waschen und anziehen, sie füttern, ihr etwas vorlesen, sie spazieren führen. Ich konnte Jesus dienen. Wenn Jesus zurückkommt, wird er dich anschauen und dich fragen, warum hast du das getan? Wenn du es für den Pastor oder für die Kirche getan hast, erhältst du keine Belohnung. Für den Dienst, es gibt keine Belohnung von Jesus. Wenn das Motiv etwas anderes als Jesus ist, wirst du keine Belohnung erhalten. Als ich heute früh so still dasaß und mir die Frage stellte, warum ich 4 Tage pro Woche Live-Andachten machte, als hätte ich nichts anderes zu tun, da wusste ich plötzlich, Jesus, ich tue es für dich. Ich möchte und muss das für dich tun. Hört, Freunde, viele Christen sehnen sich danach, Jesus von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Aber wenn wir nicht fähig sind, unserem Nächsten von Angesicht zu begegnen, täuschen wir uns selbst, wenn wir denken, dass wir Jesus ein schönes Essen zubereiten würden, wenn er uns besuchen käme. Ihr würdet ihm nicht dienen, wenn er käme, weil ihr nicht gelernt habt zu dienen. Ich frage mich, wie viele Male am Tag wir an Jesus vorbeigehen. So viele Chancen und wir laufen daran vorbei. Ich war 18, meine Schwester war mit einem Missionar verheiratet, sie lebt in Deutschland und hatte 2 Kinder im Alter von 3 und 8 Monaten. Ihr Mann war oft alleine unterwegs, im Natürlichen war das häufig sehr gefährlich. Einmal wollte sie mit ihm mitgehen, aber sie hatte niemanden für die Kinder. So passte ich auf die 2 Jungs auf. Wohlgemerkt, ich war keine Mutter, sondern ein 18-Jähriger. Es ist ein Haufen Arbeit, auf 2 Kinder aufzupassen. Den ganzen Tag war ich damit beschäftigt. Deshalb kochte ich abends, wenn die Jungs schliefen. Der Kleine bekam eigentlich sein spezielles Essen. Er war schon entwöhnt. Aber ich dachte, ich mache ein bisschen Essen und gut ist es. Ich kochte Chili, nicht scharf. Der 8 Monate alte Junge bekam also Chili. Ihr habt keine Vorstellung vom nächsten Windelwechsel. Das war eine Sauerei. Es stank fürchterlich und die braune Soße kam aus allen Ecken der Windel heraus. Ich betete, Jesus, ich reinige jetzt deine Windel. Ich putze deinen Hintern. Jesus, ich liebe es, das bist du. So konnte ich das bewältigen. Ihr müsst lernen, alles für Jesus zu tun, nicht für euch selbst. Das wäre schrecklich. Und noch schlimmer wäre es dann, wenn ihr vor Jesus steht. 2. Korinther 5, 14 und 15. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir doch überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Habt ihr das gehört? Die Liebe Christi übt Druck auf uns aus. Das griechische Wort für drängen bedeutet, dass etwas Druck auf mich ausübt, an den Ort zu gehen, wohin ich gehen soll. Das ist wie beim Vieh. Man übt Druck von rechts und von links auf die Tiere aus, um die Kühe dorthin zu leiten, wohin sie auf die Weide oder in den Stall gehen sollen. So ist das gemeint. Im Griechischen ist das das gleiche Wort. Schaut, was Paulus sagt. So geht Christus mit uns um. Dann steht da, wir leben nicht mehr für uns selbst, sondern für andere. Wir wollen den neuen Bund. Wir wollen alle Segnungen. Wir wollen ein Leben im Sieg. Klar, das gehört dazu. Es gehört uns. Die Frage ist, was tun wir mit alledem? Nutzen wir es, um selbst glücklich zu sein? Oder werden wir von Gottes Liebe geschoben, ihm zu dienen und für ihn zu leben? Herr, ich tue das für dich. Oftmals, wenn ich über mein Leben nachdenke, frage ich mich, Reinhard, warum hast du das gemacht? Ich habe zum Beispiel immer das Geschirr für Jesus abgespült, nicht für Debbie. In unserem Haus hat jeder Dienste. Mit Daniel streite ich manchmal. Gestern kam Daniel in die Küche und ich spülte das Geschirr. Das ist diese Woche seine Aufgabe. Daniel fragte mich, warum machst du das für mich? Was habe ich ihm geantwortet? Ich habe meine Zeit mit Jesus, stör mich nicht. Das gilt auch fürs Autowaschen und anderes. Alles, was ich tue, tue ich für Jesus. Das müssen wir lernen. Vinicius kam erst aus Natal vom Waisenhaus. Gestern Abend war er hier. Jetzt fährt er nach Goiânia. Er erzählte mir, ich hörte ein Gespräch zwischen meiner Tochter Malu, sie ist 5, und einem Freund, der bei uns ist. Weißt du, was Malu sagte? Mein Vater war an einem Ort, wo viele Kinder keinen Vater haben. Aber keine Sorge, denn Reinhard passt auf sie alle auf. Als er mir das erzählte, fragte ich mich, warum ich diese Waisenhäuser baue. Wenn ich sie nicht für Jesus baue, hat all das keinen Wert. Sicher, dann tue ich was Gutes hier auf der Erde. Wisst ihr, manchmal überfordert mich Brasilien Kids Care. Die ganzen Verhandlungen mit der Welt, das Sicherstellen, dass alles rechtlich passt. Außerdem sind inzwischen so viele Menschen mit betroffen. Glaubt mir, die letzten 5 Jahre dachte ich manchmal, das ist es gar nicht wert, es ist zu viel Druck, zu viel Mühe, mit allen zu reden, die damit zu tun haben. Ich bin ein Mensch, der auch seine Ruhe braucht. Aber immer wieder stelle ich mir in meinem Herzen vor, dass ich Jesus im Arm halte, wenn ich ein Kind umarme. Gott hat mir einen prophetischen Traum gegeben. Wenn ich in den Himmel komme, wartet dort eine große Belohnung auf mich und ich werde von 1000 Kindern willkommen geheißen werden. Und Jesus wird sagen, Reinhard, was du dem Geringsten getan hast, hast du mir getan. Hier ist deine Belohnung. Wie können wir uns beschweren, weil unser Chef uns schlecht behandelt? Wir haben nicht verstanden, wofür wir arbeiten sollen. Der Job kann bleiben, aber die Motivation ist eine andere. Will ich alles auf Erden haben oder im Himmel? Ich tue alles für meinen Jesus. Eines Tages ging ich in Deutschland die Straßen entlang. Ich nahm an einer großen Konferenz teil, die täglich von 8 Uhr morgens bis zum Abend stattfand. Es war Winter, es war neblig und kalt, aber ich wollte eine Pause nutzen, um etwas spazieren zu gehen, auch wenn es nur eine halbe Stunde war und der Pastor das nicht verstand. Ich wollte einfach mit Jesus Gemeinschaft haben und mit ihm reden. Eine Frau bettelte am Straßenrand. Ich ging an ihr vorbei. Da sagte Jesus, Reinhard, was machst du da? Du gehst auf die Konferenz und predigst, und hier gehst du an mir vorüber? Ich stand auf der Straße, viele Leute waren um mich herum, aber ich brach in Tränen aus und ging zurück zu dieser Frau. Ich gab ihr all mein Geld. Fragt euch jeden Tag, jede Stunde, für wen ihr etwas tut. Ist es nicht seltsam, wie wir anderen dienen wollen? Wir wollen Erfolge im christlichen Dienst haben. Wir wollen eine große Gemeinde sein, ein großes Gemeindehaus haben, einen großen Dienst haben. Aber wir laufen an Jesus vorbei. Ich sage oft zu Jesus, wenn du mir erlaubst, zu tun, was ich will, im Kontext dessen, was er für mich bereitet hat und wenn alle Werke getan sind, würde ich wohl in ein Waisenhaus gehen und eins der am meisten misshandelten und ärmsten Kinder in den Arm nehmen und festhalten. Der befragte mich, was ist mit dir los, dass du die am meisten verstörten und kränksten Kinder am liebsten hast? Ich antwortete, es ist Jesus, es hat alles mit Jesus zu tun. Wenn ihr lernt, Jesus in allem zu sehen, werdet ihr das, was ihr tut, für ihn tun. Müsst ihr euch um Lohn hier auf der Erde kümmern? Nein. Aber er wird euch belohnen. Es ist, als gehörte der Himmel uns eh schon. Das war eine herausfordernde Botschaft, ich weiß das. Ich bereite nichts vor für diese Andachten. Hier geht's nur um meinen persönlichen Weg mit Jesus. Ich erzähle euch ehrlich und offen, was mich bewegt.